Das ist nur eine von vielen Möglichkeiten, mit Immobilien Steuern zu sparen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, kritisiert in einer Studie die Bevorzugung der Immobilienbranche gegenüber Investoren in andere Segmente. Es stellte sich die Frage, ob Deutschland als Wirtschafts- und Technologiestandort gut beraten ist, gerade Investitionen in den Immobilienbereich zu fördern, während Erwerbseinkommen sowie riskante Investitionen mit großen Wachstumspotenzialen hoch belastet werden, etwa bei der Digitalisierung oder auf anderen innovativen Märkten. Ähnliches gilt für Österreich. Fatal wird es aber insbesondere dann, wenn das Steuersparen zu intransparenten Unternehmen führt, wie es bei der Signa so offensichtlich der Fall war. Fünftens, die Wahrheit muss auf den Tisch, auch bei den Investoren. René Benko hat bei der Signa insbesondere in den letzten Jahren wie ein Finanzzauberer agiert. Das immer knapper werdende Kapital wurde teilweise hin und her geschoben. Aber bis wenige Monate vor den Pleiten haben ihn private Investoren, Banken und Versicherer, aber auch Stiftungen und Pensionskassen gewähren lassen. Die Privatleute, die sich an der Signa beteiligt hatten, bezahlen dafür mit ihrem eigenen Geld. Sie sind reich, sie können es sich leisten. Ein gewisses Maß an struktureller Verantwortungslosigkeit herrscht dagegen offensichtlich in etlichen Unternehmen vor, in denen Vorstände das Geld anderer Leute investiert haben. Mit Ausnahme der Schweizer Bank Julius Baer hatte zumindest bis zum Sommer 2024 niemand seine verantwortlichen Vorstände gefeuert, obwohl einzelne Investoren wie die RAG-Stiftung, die R+V-Versicherung oder die Bayerische Versorgungskammer jeweils hohe dreistellige Millionenbeträge mit der Signa vernichtet haben. Dadurch werden Kunden weniger Geld aus Lebensversicherungen bekommen und Pensionäre geringere Renten. Die Vorstände spüren es allenfalls durch geringere Boni-Zahlungen in einem Jahr, wenn der Verlustbetrag abgeschrieben werden muss. Auch öffentliche Gelder von über 600 Millionen Euro sind wohl für immer verloren gegangen, als der Staat Geld in Benkos Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof und in die KDW-Gruppe einschoss. Umso dringlicher wäre eine Aufarbeitung der Fehler, die auch auf Seiten der Geldgeber gemacht wurden, von denen etliche gleichzeitig als Aufsichtsräte in der Signa Verantwortung trugen. Diese kritische Revision müssen nun die Insolvenzverwalter leisten, die Staatsanwälte und die Öffentlichkeit insgesamt. Es stimmt schon, was Wolfgang Peschorn sagt, Präsident der Finanzprokuratur und damit der oberste Anwalt der Republik Österreich. René Benko war es nicht alleine. Aber natürlich wird der Erbauer und Zerstörer der Signa auch dann ganz vorne auf der Bühne stehen, wenn es um die juristische Aufarbeitung des Skandals geht. In Wien ermitteln ein halbes Dutzend Staatsanwälte im Fall Signa und zahlreiche Polizeibeamte der eigens gebildeten SOKO. Es gab zahlreiche Hausdurchsuchungen bei der Signa und auch in Benkos Haus. Es geht vor allem um Delikte wie schweren Betrug und Untreue. Es geht um die Frage, ob Insolvenzen verschleppt wurden oder möglicherweise sogar Geld gewaschen wurde. Auch wenn bis zu einem Urteil die Unschuldsvermutung zu gelten hat, halten es informierte Kreise in Wien zumindest für hochwahrscheinlich, dass es zu einem Prozess gegen René Benko kommen wird. Dass er offiziell seit 2013 nur als Berater und großer Gesellschafter der Signa fungierte, dürfte Benko dabei nicht helfen. Es gibt etliche Belege dafür, dass er das Sagen hatte und damit als faktischer Geschäftsführer verantwortlich ist und die er entkräften müsste. Parallel zu den staatlichen Ermittlern haben sich große Investoren auf die Spur ihres verlorenen Geldes gemacht. Darunter sind vermögende Deutsche, aber auch Scheichs aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Sie bezahlen Detektive und Rechercheure, um an Benkos Privatvermögen zu kommen. Bei seinen vier bekannten Stiftungen wird einiges, aber nicht annähernd genug, zu holen sein. Auch einzelne Grundstücke und Häuser, die sich im Besitz der Familie Benko befinden und inzwischen öffentlich wurden, bezahlen angesichts der Milliardenschäden kaum mehr als die Portokosten. Benko, so die Hoffnung der Detektive, muss anderswo noch hohe Beträge versteckt haben, die er durch den Verkauf von Signa-Anteilen in den vergangenen 15 Jahren eingenommen hatte. Erste Spuren führen in die Steuerparadiese der Karibik. Benkos Erzählungen vom Frühling 2024 dass er von 3.700 Euro monatlich und den Zuwendungen seiner Mutter lebe, glaubte jedenfalls kaum jemand unter den Geldgebern. Zumindest gesellschaftlich hat Benko seinen tiefen Sturz schon hinter sich. Als desperat bezeichnete ihn sein alter Spezi, der Bauunternehmer Haselsteiner. Seine früheren Geschäftsfreunde fühlen sich betrogen und wollen nichts mehr von ihm wissen. Echte Freunde abseits des Geschäftlichen scheint Benko nicht gehabt zu haben. In Deutschland oder Österreich wird wohl keiner mehr mit ihm Geschäfte machen, selbst wenn die Ermittlungen für ihn glimpflich ausgehen sollten. Aber die Welt ist groß, wenn kein Haftbefehl gegen einen existiert. Viktor Lustig, der Mann, der den Eiffelturm verkaufen wollte, wanderte in die USA aus und startete da eine zweite Karriere, bevor er auch dort mit dem Gesetz in Konflikt kam. Zu etwas Ähnlichem riet René Benko einer seiner damals engsten Vertrauten Ende 2023. Er solle doch seine Familie aus der Schusslinie bringen und sich selbst auch. Im deutschsprachigen Teil Europas werde er nicht mehr auf die Beine kommen. Da lachte Benko noch, inzwischen wäre er wohl froh, ganz woanders zu sein.